IMC India Meets Classic, eine Sendung für indisch-klassische Musik. IMC bietet Ihnen ein monatliches Hör- und Leseangebot mit Werken indischer Musikmeister, Raga-CDs, Festival-Reports und Special Features. Über die Website Ihres Radiosenders oder mit einem Besuch bei IMC im Internet finden Sie in deutscher und englischer Sprache weitere Infos zu den Musikmeistern, zu indischen Instrumenten, dem Musiksystem Indiens und vorgestellten CD-Titeln. IMC India Meets Classic wird auch im Podcasting-Verfahren im MPEG-Format als Download angeboten. Stellen Sie sich Ihr ganz individuelles Radioprogramm zur indisch-klassischen Musik zusammen unter www.imcradio.net, imcradio.net. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich heiße Sie herzlich willkommen bei IMC India Meets Classic mit einer weiteren Sendung für indisch-klassische Musik. Mein Name ist Lothar Mayer. Es freut mich, für Sie unser heutiges Thema zu präsentieren, Sur Sringar, Wegbereiter der Sarod. Wie in all unseren Sendungen Raga-CDs des Monats, hören Sie Beispiele original indisch-klassischer Musik. Beachten Sie auch die Hinweise zu unserem Hörertelefon und Internetangebot in dem weiteren Verlauf der Sendung. Sur Sringar, hinter diesem exotischen Begriff, verbirgt sich ein indisches Instrument aus der Familie der Tatavatya, der sogenannten Kordophone. Tata leitet sich ab aus dem Wortstamm Tan. In der Übersetzung bedeutet dies so viel wie auf Spannung gezogen. Die Kordophone sind mit Saiten bespannte Instrumente. Sie können mit Bogen gestrichen, mit den Fingern oder einem Plektrum gezupft oder mit einem Art Hammer oder einem Stockpaar angeschlagen werden. Die indische Violine, die Sarangi, die indischen Lauten, die Vinas, Sita und Sarod, der Santur, die Surbahar, Tampura oder das Instrument, das wir heute vorstellen, die Sursringar, gehören allesamt zur Gruppe der Tatavatya. Die Sursringar entwickelte sich aus drei verschiedenen Instrumenten. Neben der afghanischen Rabab waren es die Mahati-Vina und Gachapi-Vina. Die Vinas, die indischen Lauten, sind eine der ältesten Instrumente Indiens. Bereits der indische Musikwissenschaftler Bharata Muni hat die Vina mit ihren 24 Metallbünden im Natya Sastra als Grundlage für die 22 Töne der indischen Ragas innerhalb eines Oktavraums herangezogen. Natya Sastra ist eine theoretische Abhandlung über die indische Dramaturgie, in der Musik und indischer Tanz bis heute ihre Wurzeln finden. Etwa 1,50 Meter lang mit einem an der Rückseite des Halses angebrachten kleinen Resonator kennzeichnet die Vinas ein lieblich sanfter Klang. Es gibt verschiedene Wiener-Typen. Zu den bekanntesten zählen die Rudra-Vina, Vichitra-Vina und die Königin der Vinas, die Saraswati-Vina. Zur Annäherung an das Klangbild der Sursringar nun ein Hörbeispiel der Vina mit Bhava Yami Raghuramam, einer Komposition von Maharaja Swati Tirunal Ramavarma. Sie wird gespielt von Prinz Ramavarma, ein renommierter Sänger der südindischen Klassik. In unserem Festival-Report 2008 konnten Sie diesen herausragenden Musiker als Organisator des Swati Sangeethotsavam kennenlernen, ein siebentägiges Festival im Bundesstaat Kerala. Es findet jährlich im Januar im Kuttiramalika-Palast in Trivandrum statt. Prinz Ramavarma nun auf der Vina in einem Live-Mitschnitt von diesem Festival aus dem Jahre 2005. Bhava Yami Raghuramam. Thank you. Nach dem Beispiel des Wiener Klangs mit dem Musiker Prinz Rama Varma vom Swati Sangeethotsavam 2005 ein geschichtlicher Rückblick über die Entwicklung der Sosringar. Die Herkunft der Sosringar ist bemerkenswert. Dieses Saiteninstrument ist im eigentlichen Sinne afghanischen Ursprungs. Das Instrument der Pashtunen ist die Rabab. Die Pashtunen sind ein ostiranisches Volk in Süd- und Zentralasien. Vor circa 2500 Jahren wurde die Rabab nach Afghanistan eingeführt. Im gesamten persischen Raum und in Kaschmir findet sich dieses Instrument. In Indien hatte man die Rabab, Seni Rabab, bereits im 16. Jahrhundert verwendet, während der Regentschaft von Akbar. Wie die Sosringar aus der Rabab neben dem Einfluss von Bauelementen der Wieners entwickelt wurde, erfahren wir nach dem nächsten Hörbeispiel. Es spielt der Rabab, Sarod und Sosringar-Spieler Somjit Dasgupta mit einer Aufnahme während der Monsunzeit Indiens im Jahre 2005 auf einer 300 Jahre alten Rabab. Dasgupta wurde 1953 geboren. Im Alter von 10 erhielt er zunächst Unterricht für das Sitar-Spiel von seinem Vater. Später wurde er von dem herausragenden Sarod und Sosringar-Maestro Radhika Mohan Moitra ausgebildet, einer der einflussreichsten Figuren im 20. Jahrhundert für die Sarod-Musik. Dasgupta war für 8 Jahre persönlicher Schüler bis zum Tode von Radu Babu im Oktober 1981. Für die World Music Heritage Serie wurde die Doppel-CD Drupadi Rabab mit 5 Ragas bei dem indischen Label Anand Records in Neu-Delhi veröffentlicht. Darunter befinden sich der mächtige 5-Ton-Raga Malkauns, der Spätnachmittagsraga Bimpalasi oder der vollständige Spätabendraga Kaffee mit 7 Noten in der auf- und absteigenden Skala. In diesem Klangbeispiel der Rabab von dem Sarod- und Sarangi-Spieler Somjit Dasgupta nun zur Entwicklung der Rabab hin zur Sringar. Die Rabab wurde nach der Verwendung am Hofe Akbars seit dem 16. Jahrhundert von Jafar Khan, einem Abkömmling von Tanzen, dem berühmten Musiker dieses Mogulhofes, um etwa 1830 modifiziert. Das Spiel auf der mit Darmsaiten bespannten Rabab war besonders in der Monsunzeit Indiens problematisch. So fügte Jafar ein metallenes Griffbrett, einen hölzernen Kopf, Metallsaiten aus Stahl und Bronze und eine Brücke ähnlich der Sitar hinzu. 6 Spielsaiten und 2 für den Rhythmus vorgesehene Saiten laufen über eine flache Hornbrücke. Sie sitzt auf dem mit einer Holzdecke geschlossenen Klangkörper. Es ist ein flacher Klangkörper aus einem horizontal aufgeschnittenen Kürbis, ähnlich der Kachapivina. Ein kleiner Kürbis als Resonator und die Saitenbefestigung am Hals sind Elemente der Mahativina. All diese Modifizierungen von Jafar Khan wurden als Sosringa bekannt und erinnern sehr an die Sarod. Die tonale Qualität der Sarod wurde in jüngerer Zeit durch Modifikationen der lebenden Legende Ali Akbar Khan verbessert. Die Sosringar wird heute als der Vorläufer der Sarod verstanden und als Bass-Sarod benannt. Legen wir für das Sosringar-Spiel die traditionelle Interpretationsform der indisch-klassischen Musik zugrunde, kann heute Anindya Banerjee als einer der wenigen und führenden Vertreter der Sosringar gezählt werden. Neben Somjit Dasgupta, Palachanda oder Joydeep Ghosh. Ursprünglich wurde Anindya auf der Sarod in der Tradition der Mahar-Gharane ausgebildet. 1958 geboren als Sohn der berühmten Sängerin Srimati Aradhana Banerjee, begann sein Unterricht 1968 bei Ustad Ali Akbar Khan und später bei Sri Dayanesh Khan. In den 70er Jahren hörte Anindya eine Aufnahme von Ustad Aluddin Khans Spiel auf der Sosringa. In den späten 80ern entschied er sich dann für den Erwerb dieses seltenen Instruments. Anindya spielt ein Instrument, das aus 200 Jahre alten Teakhölzern gebaut ist. Erstmals trat Anindya Banerjee mit der Sosringa 1992 in England für eine Ballettaufführung bei einem Drupad-Festival auf. Der markante Klang seines Instruments wird in einigen Kolkata-TV-Serien als Hintergrundmusik verwendet. Das Markenzeichen von Anindya Banerjee jedoch ist, selten gespielte Ragas und alte Kompositionsformen aufzugreifen. Banerjee widmete sich dafür ausführlich den Studien vieler Repertoires der alten Meister im Instrumentalspiel und Gesang. Daneben schreibt er über Musik, Künstler und verfasst Artikel zu musikwissenschaftlichen Themen. Im Jahre 2002 wurde er in beratender Funktion für die nordindische Klassik auch Mitarbeiter des indischen Kulturministeriums. Erstaunlich, dass kaum Tondokumente zu dem Sosringar-Spiel dieses herausragenden Musikers existieren. Darum wird uns nun Anindya Banerjee in Begleitung des Tabla-Maestros Moinak Banerjee den typischen Klang der Nachfolgerin der Sarod präsentieren, mit 2 kurzen Ausschnitten aus dem seltenen Raga Latangi, ein Nachtraga und Vertreter der südindischen Klassik im Elakarta-System. Anindya Banerjee spielt den Hauptteil, den Ghat, im Jabtal, einem Zehnerbeat. Der Künstler der Behandlung eines Ragas dem Ideal. Die Blütezeit des Drupad war zur Zeit der Mughal- und Rajputan-Regenten. Isor Singar wurde nach den Modifikationen von Jafar Khan wegen ihres tiefen Sounds hauptsächlich als Begleitung im komplexen Trupat-System verwendet, für den langsamen Einführungsteil, den Alap. Bis ins 18. Jahrhundert erfreute er sich großer Beliebtheit. Für den Trupat war im 19. und 20. Jahrhundert die Sursingar auch als Soloinstrument im Einsatz, neben der Rudra-Vina und Surupaha. Der Trupat-Gesang konnte sich über die letzten ein bis zwei Jahrhunderte in seiner Beliebtheit nicht stark etablieren. Diese älteste Gesangsform der nordindischen Klassik, aus dem Singen und Chanten vedischer Hymnen und Mantras entsprungen, darf jedoch als die reinste Form aller indisch-klassischen Stile betrachtet werden. Baba Alauddin Khan, der in Indien als der Vater der Musik verstanden wird, ein wahrhaftiges Ausnahmetalent, das mehr als 200 Blas-, Saiten- und Perkussionsinstrumente beherrschte, studierte über 40 Jahre den Trupat und andere Gesangsstile und auch das Spiel auf der Sursingar und ihrer Vorgängerin, der afghanischen Rabab. Alauddin Khan wurde zwischen 1862 und 1866 in Bangladesch geboren. Er entstammt einer wohlhabenden und kulturbeflissenen Familie. Alauddin Khan lebte von 1918 bis zu seinem Tode im Jahre 1976 in Maihar. Heute versteht man unter der Maihar-Gharana den Interpretationsstil, der von Baba Alauddin Khan begründet wurde, auch bekannt als Sarodya Alauddin Khan Gharana. Die Wurzeln reichen jedoch bis zu den Lehrern von Baba Alauddin Khan zurück, dem Sursingar-Spieler der Senya-Gharana Bahadur Hussein Khan. Bahadur selbst folgte dem Ruf von Wasit Ali Khan an seinen Hof nach Kalkutta. Man schrieb das Jahr 1857. Die herausragenden Vertreter des Trupats unserer jüngeren Zeit sind die Dagar-Brüder, Zakiruddin und Alabande Khan. Sie retteten den Trupat über die Zeit der Unabhängigkeitsbewegung Indiens mit Verfassung einer parlamentarischen Demokratie im Jahre 1950 und dem Verlust der Protégés adeliger Herrschaftshäuser hinweg. Sie lässt sich bis an den königlichen Hofe von Jaipur bis ins 17. 18. Jahrhundert zurückverfolgen. Aus dieser Musikerfamilie präsentieren uns Wasifuddin Dagar im Trupat-Gesang und Bahauddin Dagar auf der Rudra-Vina in einem Art Duett, dem Jugglebandy, den König der Ragas, den Fünfton-Raga Malkauns.